Wir werden die eskalierenden gefährlichen militärischen Handlungen der Feinde gründlich niederschlagen. Mitteilung der Westmeerflotte der Seestreitkräfte der Koreanischen Volksarmee vom 25. Juli. Zurzeit beschäftigen sich die Militärs der USA und Südkoreas wie verrückt mit der enormen Verstärkung ihrer Streitmacht auf den 5 Inseln im koreanischen Westmeer und in deren Umgebung und mit den abenteuerlichen militärischen Provokationen an der Seewachlinie der Koreanischen Volksarmee. Die südkoreanische Armee hat bereits beschlossen, auf der Insel Yeonpyeong 2 Truppen ihres Sonderangriffskorps ständig zu stationieren und verstärkt dort ihre Seestreitkräfte einschließlich der Kriegsschiffe. Gegenwärtig setzt sie die Aufklärungsmittel wie die Drohne Heron im Luftraum über den 5 Inseln auf dem Westmeer ein und beobachtet böswillig die militärischen Gebiete des Nordens. Unter dem Vorwand, den illegalen Fischfang der chinesischen Fischerboote zu verhindern, verletzen die Schnellboote und Patrouillenschiffe der südkoreanischen Marine die Gewässer der nördlichen Seite. Zur gleichen Zeit erscheinen die führenden Militärs der südkoreanischen Armee an der vordersten Front auf dem Westmeer und überprüfen die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen bei einer sogenannten möglichen Provokation vom Norden. Die militärischen Provokationen der südkoreanischen Militärs sind nun bis dahin gekommen, dass sie künstliches Fischfangsriff anlegen. Diese einige Dutzend Tonnen schweren künstlichen Bauwerke werden in den gespannten Gewässern installiert, wo in der Vergangenheit dreimal die Seeschlachten stattgefunden hatten. Allein daran lässt sich feststellen, dass die Aktion deutlich einen provokatorischen Charakter trägt. Die stufenweise Erweiterung der militärischen Provokation in den weltweit gefährlichsten Gewässern durch Südkorea geht vor verruchten bösen Absicht aus, auf dem Wassergebiet die militärischen Zusammenstöße zu entfesseln und die rechtswidrige räuberische angebliche nördliche Grenzlinie zu behaupten. Die unvernünftigen militärischen Handlungen der südkoreanischen Militärs werden durch die USA aktiv gefördert und unterstützt, was den Ernst der Situation vergrößert. Am 24. Juli gegen 2.45 Uhr erschienen die Angehörigen der US-Aggressionsarmee an der militärischen Demarkationslinie in Panmunjom und teilten der nördlichen Seite per Lautsprecher die Installierung des künstlichen Fischfangsriffs mit. Lächerlicherweise behaupteten die Armees dabei, dass die südlich von der nördlichen Grenzlinie angelegt würden und versuchten mit diesem Ausdruck listig und dummerweise die gesetzwidrige und ungültige Gespenstlinie als die militärische Demarkationslinie auf dem koreanischen Westmeer zu definieren. Die koreanische Volksarmee sieht deutlich die Ambitionen der Feinde auf die militärischen Herausforderungen ein. Auf dem gespannten Wassergebiet durch militärische Provokationen die koreanische Volksarmee zu einer Selbstverteidigungsreaktion zu verführen und danach diese als Provokation und Drohung zu brandmarken, ist die scheußliche Absicht der Aggressoren und Provokateure. Wenn sich die Militärs der USA und Südkoreas keinen bitteren und billigen Tod im koreanischen Westmeer wünschen, sollen sie sich vernünftig benehmen. Die koreanische Volksarmee wird die gefährlichen militärischen Umtriebe der Feinde, die auf dem gespannten Wassergebiet vom koreanischen Westmeer eskalieren, gründlich niederschlagen.